Nicht alles, was der Himmel deiner Seele zuflüstert, ist dazu bestimmt, laut ausgesprochen zu werden. Der Auserwählte trägt himmlische Geheimnisse in sich, und nicht jedes Ohr ist bereit, sie zu hören. Hast du schon einmal dieses heilige Gewicht in deiner Brust gespürt, als würde etwas Ewiges in dir geformt werden? Dieses Gewicht ist Bestimmung. Es ist Verheißung. Und genau deshalb muss es behütet werden. Heute wirst du Dinge erfahren, die das auserwählte Volk Gottes niemals mit anderen teilen sollte. Nicht alles, was Gott deinem Herzen offenbart, ist dafür gemacht, mit der Welt geteilt zu werden. Es gibt himmlische Geheimnisse, die nur zwischen dir und ihm bleiben sollen, wie Samen, die reifen müssen, bevor sie erblühen. Der Heilige Geist spricht in der Stille, und die Stille ist oft der größte Ausdruck von Glauben. Was Gott in dir aufbaut, darf nicht den Stimmen ausgesetzt werden, die noch nicht verstehen, was es heißt, im Glauben zu gehen und nicht durch das, was man sieht. Besonnenheit ist eine der mächtigsten Waffen im Leben der Auserwählten. In Sprüche 20, Vers 23 steht: Wer seinen Mund und seine Zunge bewahrt, der bewahrt seine Seele vor Not. Das ist keine bloße Warnung. Es ist eine göttliche Anweisung für jene, die zu einem besonderen Zweck berufen wurden. Es gibt Pläne, die nicht jedem anvertraut werden dürfen, weil nicht jeder bereit ist, mit den Augen des Geistes zu sehen. Als Josef die Träume, die Gott ihm gegeben hatte, mitteilte, konnte er nicht ahnen, dass seine Offenbarung mit Neid und Hass aufgenommen werden würde. Seine eigenen Brüder, geblendet von Eifersucht, warfen ihn in eine Grube. Was als himmlische Vision begann, wurde zu einem schmerzhaften Weg, weil es zu früh preisgegeben wurde. 1. Mose 37 zeigt deutlich: Nicht alle sind bereit, das zu hören, was der Himmel bereits über dich ausgesprochen hat. So war es auch bei Jesus. Obwohl er Wunder tat, forderte er die Menschen oft auf, zu schweigen, nachdem sie seine Herrlichkeit erfahren hatten. In Markus 1, Vers 44 heilte er einen Aussätzigen und sagte: Sieh zu, dass du niemandem etwas sagst. Nicht, weil die Heilung nicht echt war, sondern weil die Zeit der öffentlichen Offenbarung noch nicht gekommen war. Es gibt Bestimmungen, die im Gebet bewahrt werden müssen, bevor sie verkündet werden. Wie oft teilen wir aus Begeisterung oder dem Wunsch nach Bestätigung etwas mit, das Gott gerade erst in uns zu formen beginnt? Selbst gutmeinende Menschen können Worte des Zweifels aussprechen, die unseren Glauben schwächen. Der Feind muss die Verheißung nicht zerstören. Er muss uns nur dazu bringen, sie durch unsere eigene Unvorsichtigkeit preiszugeben. Nehemia erhielt den Auftrag, die Mauern Jerusalems wieder aufzubauen, aber er rannte nicht gleich hinaus, um es allen zu erzählen. In Nehemia 2, Vers 12 sagt er, dass er niemandem mitgeteilt hatte, was Gott ihm ins Herz gegeben hatte. Erst als der richtige Moment gekommen war, teilte er die Vision und fand Unterstützung, Ressourcen und Führung. Das Schweigen bewahrte die Mission, bis sie nicht mehr aufzuhalten war. Auch der stille Gehorsam Josuas lehrt uns etwas. Noch bevor die Mauern von Jericho fielen, wies er das Volk an, kein einziges Wort zu sprechen, bis der richtige Moment gekommen war. In Josua 6, Vers 10 steht: Ihr sollt nicht rufen und eure Stimme nicht hören lassen. Und genau zur festgesetzten Zeit, mit einem einzigen Schrei, stürzten die Mauern ein. Sie siegten nicht durch die Lautstärke ihres Rufes, sondern durch die Kraft des Gehorsams. Es gibt Situationen, in denen Schweigen keine Schwäche ist, sondern geistliche Reife. Anstatt zu rechtfertigen, zu erklären oder zu verteidigen, was Gott in deinem Leben tut, lerne zu vertrauen, dass er selbst die Türen zur rechten Zeit öffnen wird. Was im Verborgenen gepflegt wird, blüht mit mehr Kraft, denn es schlägt tiefe Wurzeln an einem Ort, den niemand sieht, aber den Gott mit seinem Wasser versorgt. Auch Maria, die Mutter Jesu, verstand den Wert, heilige Dinge im Herzen zu bewahren. In Lukas 2, Vers 19 lesen wir, dass sie nach den Worten der Hirten alles in ihrem Herzen bewegte und darüber nachdachte. Es gab keine Eile, es öffentlich zu machen. Sie wusste, dass die Verheißung reifen musste, um zur rechten Zeit in ihrer ganzen Fülle verstanden zu werden. Als Mose versuchte, das hebräische Volk zu früh zu befreien, indem er einen Ägypter tötete, endete er in der Wüste. 2. Mose 2, Verse 11 bis 15 zeigen, dass er zwar gute Absichten hatte, aber seine Eile führte dazu, dass er 40 Jahre vom eigentlichen Ziel entfernt wurde. Gottes Zeit ist mehr als nur eine Abfolge von Tagen. Sie ist der perfekte Raum, in dem sich alles ineinander fügt. Und in diesem Raum ist auch das Schweigen ein Akt des Gehorsams. Zu viel preiszugeben ist wie eine Blume abzureißen, bevor sie erblüht. Der Duft ist noch nicht da, die Schönheit noch in der Entstehung. Was Gott in dein Herz gepflanzt hat, mag jetzt noch klein wirken. Aber in seinen Händen wird es etwas Großes sein. Lass nicht zu, dass Ungeduld den Glanz dessen raubt, was mit so viel Sorgfalt im Himmel vorbereitet wird. Es gibt Prozesse, die in der geheimen Kammer stattfinden, an dem Ort, wo nur du und Gott seid. Dort formt er deinen Charakter, stärkt deinen Glauben und richtet deine Schritte aus. Wenn man das, was gerade erst geschmiedet wird, zu früh offenbart, kann das geistliche Widerstände wecken. Als Nehemia den Plan offenbarte, konnten die Feinde ihn nicht mehr aufhalten. Hätte er früher gesprochen, hätte er vielleicht nicht einmal begonnen. Wahrer Glaube trägt auch dann, wenn es kein Publikum, keinen Applaus und keine Bestätigung gibt. Der Glaube, der Gott gefällt, ist der, der im Verborgenen gehorcht, dem Unsichtbaren vertraut und wartet, ohne zu sehen. Wenn du das erkennst, wirst du verstehen, dass mehr Kraft im Schweigen liegt als in tausend Worten. Denn was Gott in dir tut, ist ewig. Auch Esther wurde von Mordechai angewiesen, ihre Identität nicht preiszugeben. In Esther 2, Vers 10 lesen wir, dass sie das Geheimnis bewahrte, bis der richtige Moment kam, an dem ihre Offenbarung zur Befreiung ihres Volkes führte. Es war keine Angst, es war Weisheit. Und als die Zeit gekommen war, gebrauchte Gott sie auf mächtige Weise. Das Geheimnis bewahrte den Plan, bis es nichts mehr gab, was ihn aufhalten konnte. Deshalb, wenn Gott dir eine Verheißung gegeben hat, dann bewahre sie. Wenn er dir einen Plan offenbart hat, verbirg ihn im Gebet. Wenn er dir eine Berufung gegeben hat, dann geh mit ihr im Verborgenen. Denn sein Timing ist vollkommen. Und was im Stillen gepflegt wird, wird zur rechten Zeit mit Herrlichkeit vor den Menschen offenbar werden. Und niemand wird es aufhalten können. Es gibt Offenbarungen, die nur dann erblühen, wenn sie mit Gebet und mit Gottes Zeit gewässert werden. Eine der subtilsten Fallen, die der Feind gegen die Auserwählten einsetzt, ist die Übereilung, dieser Drang, etwas zu zeigen, das sich noch in der Formung befindet. Doch der Heilige Geist lehrt uns zu warten. Nicht jede Wahrheit ist dafür bestimmt, offengelegt zu werden. Manche müssen geschützt werden, bis sie stark genug sind, um den Winden des Unglaubens zu widerstehen. Josef hatte Träume, ja, aber es war das Schweigen, das ihm später Ehre brachte. Hätte er verstanden, dass die Zeit zwischen Traum und Throndiskretion erfordert, wären ihm vielleicht viele seiner Leiden erspart geblieben. Gottes Plan wurde nicht vereitelt, aber der Weg dorthin wurde schmerzhafter. Nicht alles muss bewiesen werden. Manche Verheißungen müssen einfach gelebt werden, bis sie für sich selbst sprechen. Der Feind kann nicht stehlen, was Gott beschlossen hat. Aber er kann versuchen, es zu verzögern, zu entmutigen und zu verwirren. Und oft tut er das durch Stimmen in deiner Nähe. Vertraute Menschen, die Zweifel säen an dem, was der Himmel bereits bestätigt hat. Deshalb ist es ein Akt geistlicher Kriegsführung, bestimmte Dinge im Herzen zu bewahren. Es bedeutet, ich vertraue mehr auf Gottes Timing als auf das Verstandenwerden durch Menschen. Nehemia zeigt uns klar, wie strategisch das Geheimnis sein kann. Er teilte seine Pläne erst mit, als er vor dem König stand. Und als er sprach, fand er Gunst und Versorgung. Es gibt Türen, die sich nur dann öffnen, wenn die Vision gereift ist. Bis dahin ist das Schweigen der Boden, auf dem der Glaube wächst. Zu früh zu sprechen kann dazu führen, dass sich die Tür schließt, bevor du sie überhaupt erreichst. Maria, die Mutter Jesu, dachte in Stille über alles nach, was sie gesehen und gehört hatte. Sie wusste, dass es mehr als Worte braucht, um den Sohn Gottes zu tragen. Es braucht Glauben, Weisheit und Ruhe. Jede Offenbarung war ein verborgener Schatz in ihrem Inneren. In einer Welt, die vom äußeren Schein lebt, liegt die wahre Kraft. In denen, die wissen, wie man das Empfangene bewahrt, bis Gott sagt, jetzt. Als der Engel Josef den irdischen Vater Jesu im Traum besuchte, lief er nicht herum, um es allen zu erzählen. Er gehorchte einfach. Er stand auf, nahm Maria zur Frau und erfüllte seinen Platz in der Geschichte. Das zeigt uns, es gibt Momente, in denen stiller Gehorsam mehr zählt als eine öffentliche Erklärung. Gott sieht das Herz und belohnt zur rechten Zeit. Für die Auserwählten ist Klugheit keine Option, sie ist eine Notwendigkeit. Viele verlieren ihren Segen nicht, weil Gott ihn nicht gegeben hätte, sondern weil sie ihn preisgaben, bevor er bereit war. Schweigen ist keine Feigheit, es ist Reife. Es ist das Verstehen, dass nicht jeder dir Gutes will und dass es Kämpfe gibt, die allein im Geist geführt werden müssen, fern von neugierigen Blicken und boshaften Herzen. Esther lebte verborgen, bis Gott sagte, dass es Zeit war, aufzustehen. Ihre Identität wurde aus Weisheit geheim gehalten, nicht aus Scham. Und als sie offenbarte, wer sie war, rettete sie ein ganzes Volk. Der Moment der Offenbarung war vollkommen, weil er mit dem Himmel im Einklang stand. Wie viele Segnungen werden abgebrochen, weil sie zur falschen Zeit offengelegt werden? Wie viele Berufungen gehen verloren durch Mangel an geistlichem Feingefühl? David, obwohl er gesalbt war, rief sich nicht selbst zum König aus. Er diente, er wartete, er vertraute. Währenddessen arbeitete Gott an seinem Charakter, stärkte sein Herz und bereitete ihn vor. Wer wirklich erwählt ist, muss niemanden überzeugen. Die Salbung macht den Ruf sichtbar, wenn die Stunde Gottes gekommen ist. Und wenn diese Stunde kommt, kann niemand das Wirken Gottes aufhalten. Jesus, mit aller Autorität ausgestattet, war nicht darauf aus, sich zu beweisen. In vielen Momenten zog er sich zurück. Er wählte das Schweigen. Und selbst wenn er hätte antworten können, schwieg er. Denn nicht alle wollen die Wahrheit hören. Viele suchen nur einen Vorwand, um anzuklagen. Das Schweigen Jesu vor Pilatus war eine kraftvollere Antwort als jede Rede. In der Wüste wurde er versucht, unter Druck gesetzt, herausgefordert. Doch er handelte nicht voreilig. Er schrie der Welt nicht entgegen, dass er der Sohn Gottes ist. Er blieb einfach fest in der Schrift und in Gemeinschaft mit dem Vater. Und genau dieses stille Standhalten besiegte den Feind. Der Teufel will Lärm, will Reaktionen, will Verwirrung. Gott aber sucht Tiefe, Vertrauen und Gehorsam. Wenn du das, was Gott dir gegeben hat, im Herzen bewahrst, sagst du damit: Ich vertraue dir. Auch wenn man dich nicht versteht, auch wenn man dich verspottet, auch wenn man dich hinterfragt. Du bleibst standhaft, weil deine Sicherheit in Gott liegt und nicht in der Zustimmung der Menschen. Diese Haltung zieht göttliche Gunst an und hält voreilige Widerstände fern. Es gibt eine Zeit zum Reden und eine Zeit zum Schweigen. Der Heilige Geist lehrt jene, die hören wollen. Er zeigt dir, wann es Zeit ist, zu bezeugen und wann du im Verborgenen bleiben sollst. Das Problem ist, dass wir den Prozess oft beschleunigen wollen. Wir wollen sofort zeigen, was Gott tut. Aber der Himmel arbeitet nach dem Maß der Reife, nicht nach dem Maß der Eile. Wenn der Himmel die Verheißung noch gießt, dann stell sie nicht ins grelle Licht fremder Neugier. Lass sie wachsen, lass sie Kraft gewinnen, lass sie im richtigen Moment sichtbar werden. So wie eine Blume erst dann aufblüht, wenn sie bereit ist, so braucht auch der göttliche Plan seine Zeit zum Reifen. Versuche nicht zu beschleunigen, was Gott gerade vollkommen vorbereitet. Und vergiss nicht, der Segen, der im Gebet bewahrt wird, wird unzerstörbar. Wenn du lernst, mit Diskretion zu gehen, richtet sich dein Leben nach dem Himmel aus. Und in dieser Ausrichtung wird Gottes Stimme klarer, seine Führung präziser und die Salbung konstanter. Denn das Geheimnis der Auserwählten liegt darin, das Heilige zu bewahren, bis Gott selbst es mit Herrlichkeit offenbart. Es gibt Segnungen, die, wenn sie zu früh offengelegt werden, Kämpfe auslösen, auf die wir noch nicht vorbereitet sind. Josef hat das erfahren, als er seine Träume preisgab. Der Preis dafür war hoch. Die Wahrheit ist, nicht jeder wird verstehen können, was Gott in dir gepflanzt hat. Manche werden es mit Misstrauen betrachten, andere mit Neid. Und genau an diesem Punkt wird das Schweigen zu einem Schutzschild. Wie viele Verheißungen wurden schon gegeben und dann durch fremde Worte erstickt? Der Auserwählte muss begreifen, dass jede Offenbarung ihre Zeit hat. Es geht nicht darum, zu verbergen, was Gott tut, sondern darum, zu bewahren, was sich noch im Werden befindet. Bevor eine Verheißung vor den Augen der Welt erblüht, muss sie im Verborgenen gestärkt werden. Im Gebet, im Herzen, im Geheimen. Es gibt Pläne, die nur in der Stille Gestalt annehmen können, fern von Ablenkung und Lärm. Als Nehemia den Auftrag erhielt, Jerusalem wieder aufzubauen, teilte er seine Vision nicht sofort. Er wusste, bevor man verkündet, muss man vorbereiten. Und als er schließlich sprach, war kein Raum mehr für Widerstand. Denn wenn das Werk bereit ist, geboren zu werden, kann selbst die Hölle es nicht aufhalten. Viele verwechseln Klugheit mit Angst. Doch Angst lähmt, Klugheit stärkt. Es gibt Momente, in denen der Geist Gottes leise ins Herz spricht. Warte, es ist noch nicht so weit. Und dieser Flüsterton, wenn er befolgt wird, wird zur rettenden Antwort im richtigen Moment. Der Himmel reagiert nicht auf Eile, sondern auf Absicht, auf Zielgerichtetheit. Esther ist ein lebendiges Beispiel dafür, wie Schweigen zur Strategie wird. Sie verbarg ihre Identität, bis sie nötig war, um ihr Volk zu retten. Und als sie sprach, hatte ihre Stimme Gewicht. Hätte sie sich zu früh offenbart, wäre der Plan vielleicht gescheitert. Aber sie wartete. Und als die Zeit kam, handelte sie mit Weisheit und Mut. Du musst niemandem deinen Ruf beweisen. Gott selbst bestätigt die, die er erwählt hat. Als Samuel das Haus Isais betrat, um einen König zu salben, wurde David nicht einmal erwähnt. Und doch war es genau er, den Gott sich ausgesucht hatte. Und als der Moment kam, konnten weder Vergessenheit noch Ablehnung verhindern, was bereits im Himmel beschlossen war. Es gibt Augenblicke, in denen Schweigen der größte Ausdruck von Glauben ist. Wenn du dich entscheidest, das im Herzen zu bewahren, was der Herr gesprochen hat, auch wenn es niemand sieht, auch wenn es keinen Applaus gibt. Wenn du sagst, ich brauche keine Bühne, ich brauche nur deine Führung. In diesem Raum der Hingabe geschehen die tiefsten Veränderungen. Jesus hat uns das gelehrt, als er allein betete. In Matthäus 6, Vers 6 sagt er, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und bete im Verborgenen. Denn es gibt Gebete, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Es gibt Kämpfe, die nur auf dem Boden der Intimität gewonnen werden. Und genau dort wird die Stimme des Vaters realer als jede äußere Bestätigung. Als Mose den Ägypter tötete und aus eigenem Antrieb handelte, musste er fliehen. In der Wüste erkannte er, dass es nicht der Impuls war, der zählte, sondern der Gehorsam. Gott braucht keine Eile. Er sucht bereite Herzen. Und bereite Herzen sind diejenigen, die zu warten wissen, die nicht nach Sichtbarkeit hungern, die auch im Schweigen vertrauen. Geistliche Reife zeigt sich darin, wie wir auf Zeiten des Wartens reagieren. Wer mit Gott geht, lernt, dass das Warten kein Verlust ist, sondern Vorbereitung. Dass das Schweigen keine fehlende Antwort ist, sondern ein Prozess des Aufbaus. Und dass Diskretion keine Schwäche ist, sondern Standhaftigkeit. Denn große Werke werden im Verborgenen geboren, bevor sie mit Kraft sichtbar werden. Wenn Gott dich noch nicht zum Reden gesandt hat, dann deshalb, weil er noch etwas in deinem Inneren aufbaut. Und wenn es vollendet ist, wirst du dich nicht erklären müssen. Dein Leben wird für sich sprechen. Die Früchte werden sprechen. Die Veränderung wird offensichtlich sein. Nicht durch deine Worte, sondern durch das Wirken, das niemand leugnen kann. Es gibt Menschen, die nicht über das hinaussehen können, was vor ihren Augen liegt. Deshalb dürfen bestimmte Offenbarungen nicht mit jedem geteilt werden. Jesus wurde in Nazareth nicht ernst genommen, von Menschen, die zwar seine Herkunft kannten, aber seine Berufung nicht verstanden. Und dort heißt es, konnte er wegen Eiter ihres Unglaubens keine großen Wunder tun. Das lehrt uns. Wenn wir zu viel reden mit denen, die nicht glauben, schränken wir ein, was eigentlich geschehen könnte. Was Gott dir anvertraut hat, ist heilig. Wirf es nicht vor jene, die es nur verspotten, lächerlich machen oder verachten würden. wie es in Matthäus 7, Vers 6 heißt: Gebt das Heilige nicht den Hunden und werft eure Perlen nicht vor die Schweine. Es gibt Dinge, die müssen durch Gebet bewahrt, durch Glauben geschützt und verborgen gehalten werden, bis sie bereit sind, gesehen zu werden. Manche tragen Narben aus der Vergangenheit. Aber selbst diese können, wenn sie Gott übergeben werden, zu einem Zeugnis werden. Petrus verleugnete Jesus und wurde wiederhergestellt. Paulus verfolgte die Gemeinde und wurde berufen. Was einen Auserwählten definiert, ist nicht seine alte Geschichte, sondern das, was Gott damit tun will. Und das muss oft einfach nur gelebt werden, nicht erklärt. Wenn du dich in einer Zeit des Schweigens befindest, fühl dich nicht vergessen. Du wirst vorbereitet. Und wenn der richtige Moment kommt, wird die Welt sehen, was der Himmel von Anfang an wusste. Du bist erwählt. Und was in der Intimität mit Gott gebaut wird, kann durch keine Meinung der Welt erschüttert werden. Es gibt Orte, die man nur erreicht, wenn man gelernt hat zu schweigen. Der Auserwählte muss verstehen, dass der größte Fortschritt oft dort geschieht, wo niemand zusieht, wenn das Herz im Einklang mit dem Himmel schlägt. Gott bereitet seine Kinder im Verborgenen vor, bevor er sie in die Berufung stellt, die er für sie bestimmt hat. Die Zeit der Vorbereitung ist genauso heilig wie die Zeit der Offenbarung. Viele wollen ernten, aber nur wenige sind bereit, auf die richtige Jahreszeit zu warten. Zu früh zu sprechen ist wie eine Frucht vom Baum zu pflücken, bevor sie reif ist. Sie verliert ihren Geschmack, verletzt den, der sie pflückt, und macht den ganzen Prozess zunichte. Wer weise ist, versteht, dass jede Verheißung ihre eigene Zeit mit sich bringt. Und diese Zeit muss respektiert werden. Nicht alles, was wahr ist, ist auch schon bereit, offenbart zu werden. Schweigen, wenn es vom Glauben getragen wird, wird zum Schutzschild gegen Verwirrung. Erinnerst du dich an Daniel? Seine Feinde fanden keinen einzigen Fehler in seinem Verhalten. Also griffen sie das an, was er im Verborgenen lebte: sein Gebetsleben. Hätte Daniel im Umgang mit dem, was heilig war, Nachlässigkeit gezeigt, hätten sie vielleicht eine Schwachstelle gefunden. Doch sein Leben war standhaft, weil seine Hingabe gut bewahrt war. Als Josef die Träume des Pharaos deutete, hatte er bereits gelernt zu warten. Es war nicht mehr der Junge, der zu viel redete, sondern der Mann, den Gott im Schweigen des Gefängnisses geformt hatte. Als er in jenem Palast den Mund öffnete, musste er nichts mehr beweisen. Die Zeit des Wartens hatte ihn verändert, und was er nun sagte, war voller Weisheit, nicht mehr und nicht weniger als nötig. Die Vorbereitung geschieht dort, wo niemand hinsieht, im verborgenen Raum. Dort lernst du, den richtigen Moment zu erkennen, die richtige Stimme zu hören, das richtige Herz zu haben. Die Welt hetzt, aber wer mit Gott geht, lernt, im richtigen Takt zu leben. Und das ist nur möglich, wenn das Herz trainiert wurde, im Stillen zu vertrauen. Der Feind muss nicht jeden einzelnen Plan kennen, den Gott dir gegeben hat. Er kann den Himmel nicht aufhalten, aber er versucht, dich auf dem Weg zu schwächen. Er nutzt Stimmen, die entmutigen, verzerren, Zweifel säen. Deshalb ist es ein geistlicher Kampf, bestimmte Worte zurückzuhalten. Es ist ein klares Zeichen. Mein Glaube steht über den Umständen. Mein Blick ist auf den gerichtet, der verheißen hat, nicht auf das, was um mich gesagt wird. Simson hinterlässt uns eine schmerzhafte Lektion. Er offenbarte sein Geheimnis jemandem, der kein Vertrauen verdiente. Und diese Offenbarung hatte ihren Preis. In Richter 16 sehen wir, wie Delila das Gehörte benutzte, um ihn zu Fall zu bringen. Was mit Sorgfalt hätte bewahrt werden sollen, wurde durch den Wunsch, gehört zu werden, preisgegeben. Das Ergebnis: er verlor seine Kraft, seine Sicht und seine Freiheit. Nicht jedes Ohr ist ein Freund, nicht jedes Zuhören ist sicher. Schweigen ist auch ein Zeichen von Selbstbeherrschung. Zu wissen, was man sagt, wann man es sagt und wem man es sagt. Jesus stand vor Pilatus, wurde gefragt, beschuldigt, provoziert. Und er wählte das Schweigen, weil sein Auftrag keine Verteidigung brauchte. Der Himmel hatte bereits beschlossen, was geschehen würde. Er musste nicht argumentieren, nur weitermachen. Du musst nicht laut rufen, was Gott in deinem Leben tut, damit es geschieht. Manchmal ist der stärkste Glaube der, der stillgeht, der sich im Gebet bewegt, im Gehorsam, ohne den Drang nach sofortiger Anerkennung. Die Pläne, die von oben kommen, werden durch Gehorsam getragen, nicht durch Sichtbarkeit. Nicht alles muss gesagt werden. Manches muss einfach nur gelebt werden. Es gibt einen tiefen Frieden in der Gewissheit, dass die richtige Zeit kommen wird. Du musst keine Türen mit eigener Kraft aufstoßen, denn der, der es verheißen hat, führt alles. Und wenn der Moment gekommen ist, wirst du niemanden überzeugen müssen. Das, was Gott gebaut hat, wird für sich selbst sprechen. Und niemand wird leugnen können, was sichtbar und wahr ist. Maria, als sie die Nachricht der Hirten über Jesus empfing, lief nicht hinaus, um es jedem zu erzählen. Sie bewahrte es. Sie dachte darüber nach. Und dort, im stillen Raum ihres Herzens, betete sie an. Nicht jedes Zeugnis muss sofort geteilt werden. Es gibt Zeugnisse, die wie guter Wein reifen müssen. Und wenn sie ausgesprochen werden, werden sie zur Quelle der Heilung für andere. Es gibt Umgebungen, die nicht sicher sind für bestimmte Wahrheiten. Es gibt Menschen, die noch nicht reif genug sind, um das zu hören, was Gott dir offenbart hat. Und das ist in Ordnung. Es geht nicht darum, etwas zu verbergen, sondern darum, es zu schützen. Es gibt Momente, in denen Schweigen weiser ist als der Versuch, etwas zu erklären, das nur von denen verstanden wird, die auch mit Gott gehen. David verbrachte Jahre auf der Flucht vor Saul, bevor er den Thron bestieg. Obwohl er wusste, dass er gesalbt worden war, drängte er sich nicht vor. Er griff nicht nach der Macht, rechtfertigte sich nicht. Er wartete einfach. Und deshalb konnte, als die Zeit kam, niemand sagen, es sei durch menschliches Zutun geschehen. Die Geschichte selbst bestätigte, was schon längst im Himmel beschlossen war. Wenn du spürst, dass du etwas Großes im Herzen trägst, das nur wenige verstehen, dann verzweifle nicht. Gott braucht kein Publikum, um zu wirken. Er braucht nur deinen Glauben. Und manchmal zeigt sich der stärkste Glaube genau dann, wenn er beschließt zu schweigen, selbst im Angesicht des Unverständnisses. Denn Schweigen in den richtigen Händen ist ein kraftvoller Same. Und wenn der Moment gekommen ist, werden jede Träne, jedes Gebet, jede stille Nacht Sinn machen. Denn was vom Himmel geboren ist, hängt nicht von der Anerkennung der Menschen ab, sondern von der Treue dessen, der glaubt, bewahre, bete, warte. Was dir gehört, wird dir niemand nehmen. Und was offenbart werden soll, wird ans Licht kommen, wenn das Licht der Verheißung stärker scheint als jede Schatten der Zweifel. Es gibt Momente, in denen Schweigen lauter schreit als Worte. Wenn das Herz unter Druck beschließt zu vertrauen. Nicht, weil es leicht ist, sondern weil es weiß, dass Gott wirkt, auch wenn es niemand sieht. Menschliche Augen suchen Beweise, Ergebnisse, Erklärungen. Aber die Augen des Glaubens ruhen in der Verheißung, auch wenn das Bild dagegen spricht. Das Warten ist keine Strafe. Es ist Vorbereitung. Gott verschwendet keine Zeit im Leben derer, die er erwählt hat. Jede Minute des Schweigens trägt einen Sinn. Jede Antwort, die noch nicht gekommen ist, ist voller Lehre. Es gibt Segnungen, die nur dann kommen, wenn das Herz gelernt hat, still zu werden, aufzuhören, nach Anerkennung zu rennen und sich einfach in den Armen des Vaters auszuruhen. Gott baut, auch im Schweigen. Es ist genau an diesem Ort der Intimität, wo du lernst, das Heilige vom Oberflächlichen zu unterscheiden. Es gibt Dinge, die Gott dir anvertraut hat, die nicht wie ein gewöhnliches Gespräch behandelt werden dürfen. Es gibt Erfahrungen, die zuerst dich selbst aufbauen sollen, bevor sie zu einem Zeugnis für andere werden. Und wenn dieser Moment kommt, wird es wie ein Fluss sein. Es wird ohne Mühe fließen, voller Leben, voller Wahrheit. Die Freunde von Hiob, auch wenn sie es gut meinten, verstanden seinen Schmerz nicht. Sie urteilten, beschuldigten, gaben. Meinungen ohne Offenbarung. Und das lehrt uns, nicht jeder, der nah ist, kann begreifen, was in deinem Inneren geschieht. Deshalb gibt es Leiden, die nur auf den Altar gehören. Nur Gott kennt die Wurzeln, das Gewicht und den Zweck hinter jeder einzelnen Träne. Das Schweigen wird zum Zufluchtsort. Dort ordnet sich die Seele neu, der Verstand wird frei von fremden Meinungen und der Geist hört klar, was wirklich zählt. Die Menge schreit, fordert, vergleicht, aber der Geist flüstert. Er spricht zu denen, die bereit sind zu hören, zu denen, die den Mut haben, still zu bleiben, auch wenn innerlich alles nach einer sofortigen Antwort verlangt. Viele verwechseln Sichtbarkeit mit Autorität. Doch wer wirklich Autorität hat, muss nicht laut werden. Er muss nur im Einklang mit dem Himmel stehen. Das richtige Wort zur richtigen Zeit hat mehr Kraft als 1000 Aussagen zur falschen Stunde. So war es bei Jesus. Er sprach und selbst die Winde gehorchten. Denn seine Worte kamen vom Vater, nicht aus dem Bedürfnis, sich zu beweisen. Du musst nicht beweisen, dass du erwählt bist. Dein Weg zeigt es bereits, wie du das Warten erträgst, wie du mit Enttäuschungen umgehst, wie du weiter dienst, im Stillen. All das zeigt, dass Gott einen Plan mit dir hat und dass du, auch ohne alles zu verstehen, dich entschieden hast, weiter zu glauben. Das Leben mit Gott verläuft in Zeiten. Es gibt Zeiten zu reden, zu handeln, zu feiern, aber es gibt auch Zeiten des Schweigens, der Vorbereitung, der Zurückgezogenheit. Wer versucht, die Zeiten zu überstürzen, wird zu früh ernten. Und was vor der Reife geerntet wird, nährt nicht. Es enttäuscht. Deshalb arbeitet der Himmel mit Geduld. Denn er weiß genau, wann du bereit bist, das zu leben, was verheißen wurde. Abraham wartete viele Jahre auf einen Sohn. Und als Isaak endlich geboren wurde, stellte Gott seinen Glauben auf die Probe, indem er das Liebste von ihm forderte. Das zeigt uns, der Segen muss zuerst auf den Altar gelegt werden, bevor er voll ausgekostet werden darf. Denn wenn unser Herz sich mehr an das Geschenk klammert als an den Geber, verlieren wir den Blick für das Wesentliche. Das Schweigen hilft uns, die Augen am richtigen Ort zu behalten. Viele Kämpfe gehen nicht wegen Schwäche verloren, sondern wegen Übereilung. Es gibt Menschen, die ihre Träume in falsche Hände gelegt haben, die Geheimnisse geteilt haben mit Menschen, die nicht die Reife hatten, sie zu bewahren. Und als die Angriffe kamen, fühlten sie sich verraten, bloßgestellt. Aber auch das bringt Erkenntnis. Was kostbar ist, muss geschützt werden. Es ist wie der Gärtner, der den Samen mit Erde bedeckt. Wer von außen zusieht, denkt vielleicht, er begräbt etwas. Doch er weiß, dort im Dunkeln entsteht Leben. Genauso ist es bei dir. Vielleicht sieht heute niemand etwas. Vielleicht scheint es, als würde nichts geschehen. Aber Gott wirkt. Und wenn die Zeit reif ist, wird alles aufblühen. Nicht, weil du laut warst, sondern weil du treu bewahrt hast. Es gibt Kämpfe, die erst später Sinn ergeben. Und es gibt Siege, die nur deshalb kommen, weil du gelernt hast, stillzutragen. Es ist nicht leicht. Aber es ist möglich. Und mehr als das, es ist lohnend. Denn wenn der Vater sich entscheidet, dich zu erhöhen, tut er es so, dass niemand es aufhalten kann. Was im Verborgenen gewachsen ist, wird öffentlich gefeiert werden. Halte deinen Glauben fest, auch wenn alles um dich herum dich zum Aufgeben drängt. Bete weiter, auch wenn es niemand mitbekommt. Glaube weiter, selbst wenn man dich verspottet. Denn wer mit Gott geht, geht niemals vergeblich. Die Zeit der Offenbarung wird kommen. Und wenn sie kommt, wird jeder erkennen, dass es der Herr war, der gehandelt hat. Und niemand wird ihm diese Ehre nehmen können. Denk daran. Schweigen bedeutet nicht Abwesenheit von Bestimmung. Es ist der Schutz dieser Bestimmung. Wenn Gott dich noch nicht sprechen lässt, dann deshalb, weil er noch etwas in dir formt. Und wenn er damit fertig ist, wirst du dich nicht selbst vorstellen müssen. Die Türen werden sich öffnen. Die Worte, die du sprichst, werden Autorität tragen. Und das, was dir gehört, wird dich finden. Du bist für etwas Größeres erwählt worden, als du jetzt erklären kannst. Und diese Berufung, diese Salbung, dieser Traum, all das wird zur rechten Zeit bestätigt werden. Bis dahin, vertraue. Bewahre und geh weiter. Der Himmel bewegt bereits die Teile, auch wenn es leise geschieht. Und im genau richtigen Moment wird das, was heute noch verborgen ist, zum Zeugnis werden. Und Gottes Name wird verherrlicht. Vater, wir kommen zu dir in Demut. Mitten im Lärm der Welt finden wir in dir unsere Zuflucht. Wie oft hatten wir das Bedürfnis zu schreien, zu zeigen, zu beweisen. Doch dein Geist hat uns gelehrt, dass im Schweigen Kraft liegt. Dass es Zeiten gibt, in denen Schweigen Gehorsam bedeutet. Dass Bewahren auch bedeutet, zu vertrauen. Herr, wie oft standen wir Menschen gegenüber, die nicht verstanden, was wir im Herzen tragen. Worte, die wir gesprochen haben und die falsch aufgenommen wurden. Träume, die wir geteilt haben und die verspottet wurden. Verheißungen, die wir offenbart haben und die Widerstand ausgelöst haben. Vergib uns jede Entscheidung ohne Unterscheidung. Lehre uns die Weisheit, das Kostbare im Herzen zu bewahren. Du bist der Gott, der im Verborgenen sieht. Du kennst jede Absicht, jede Träne, jedes Warten. Du weißt um die Kämpfe, die wir führen, wenn niemand zusieht. Du kennst die Kraft, die es uns kostet, weiter zu glauben, auch ohne zu sehen. Weiterzugehen, auch ohne Applaus. Und zu warten, selbst wenn in uns alles drängt, voranzueilen. Hilf uns, Herr, zu erkennen, dass die Zeit der Vorbereitung keine verlorene Zeit ist. Dass das Verborgensein kein Urteil ist, sondern Schutz. Dass das Schweigen keine Ablehnung ist, sondern ein Training. Lehre uns, den Prozess genauso zu lieben, wie wir uns nach der Erfüllung der Verheißung sehnen. Denn auf dem Weg formt sich unser Herz, um dir zu gefallen. Vater, stärke jene, die sich heute vergessen fühlen, die etwas im Herzen tragen, aber noch keinen Raum sehen, es auszudrücken, die im Stillen beten, im Stillen fasten, im Stillen weinen. Stärke deine Auserwählten, die gelernt haben zu warten. Belohne die, die sich entschieden haben, dir mehr zu vertrauen als der Anerkennung von Menschen. Heiliger Geist, flüstere in unsere Herzen, wann es Zeit ist zu sprechen und wann es Zeit ist zu schweigen. Gib uns Unterscheidungsvermögen, damit wir das Heilige nicht in Hände legen, die es nicht bewahren können. Bewahre unsere Schritte, unsere Worte, unsere Entscheidungen. Möge jede Handlung im Einklang mit dem stehen, was du bereits über uns bestimmt hast. Wir wissen, dass das, was vom Himmel kommt, nicht von unserer Kraft abhängt, auch nicht von der Lautstärke unserer Stimme. Es hängt allein von deiner Hand ab, von deinem Atem. Und deshalb ruhen wir in dir. Denn es ist nicht unsere Aufgabe, es geschehen zu lassen, es ist deine. Du erfüllst alles, was du verheißen hast. Und wir gehen einfach mit einem hingegebenen Herzen. Herr, bedecke jede Verheißung, die noch im Werden ist, mit deiner Gunst. Verbirg uns vor jedem Pfeil, vor jedem gegensätzlichen Wort, vor jedem neidischen Blick. Dein Schild sei über uns. Und unser Vertrauen sei nicht in den Umständen verankert, sondern in der Treue deines Wesens. Denn du versagst nie. Dir geben wir alles hin. Unsere Träume, unsere Hoffnungen, unsere Gefühle. Jeden Plan, der noch nicht Form angenommen hat. Jedes Wort, das wir tief im Innern bewahrt haben. Jede Vision, die noch nicht verstanden wurde. Du kennst jedes Detail. Und was den Menschen noch verborgen ist, ist dir längst vollständig bekannt. Lass keine Entmutigung das zerstören, was mit Tränen gesät wurde. Keine fremde Meinung soll mehr Gewicht haben als deine Stimme. Was geteilt werden soll, komme zur rechten Zeit ans Licht. Und was zwischen dir und uns bleiben soll, bleibe behütet, wie ein Schatz, den nur der Himmel versteht. Erneuere heute die Hoffnung dessen, der ans Aufgeben gedacht hat. Fülle das Herz mit Frieden, das müde geworden ist vom Warten. Lass dies die Nacht sein, in der das Schweigen kein Gewicht mehr ist, sondern ein Zufluchtsort. Lass dies der Moment sein, in dem das Herz sagt: Ja, ich vertraue, ich warte, ich gebe mich dir hin. Den Verborgenen zeige, dass sie geschützt sind. Den Stillen offenbare, dass sie vorbereitet werden. Denn es geht nicht darum, wann Menschen es sehen werden, sondern darum, wann der Himmel es freigibt. Und wenn das geschieht, wird jeder erkennen, dass es der Herr war und nur der Herr, der es vollbracht hat. Danke, Vater, dass du uns daran erinnerst, dass nicht alles ausgesprochen werden muss. Dass es Dinge gibt, die nur im Verborgenen erblühen. Dass es Antworten gibt, die nur die Zeit bringt. Und dass es Siege gibt, die im stillen Vertrauen geboren werden. Du bist treu. Du warst es immer. Und du wirst es immer sein. Darauf bauen wir unser Leben. Möge dieses Gebet wie ein Siegel über allem stehen, was gesagt wurde. Möge jedes Herz, das diese Botschaft hört, sich umarmt, gestärkt und ermutigt fühlen. Und möge die Gewissheit, dass der Herr über allem wacht, der Seele tiefen Frieden schenken. Im Namen Jesu. Amen. Denk daran, Bruder. Es gibt Wahrheiten, die der Himmel dem Herzen des Erwählten zuflüstert, die nicht dafür bestimmt sind, in den Gängen menschlicher Meinungen zu widerhallen. Es sind geistliche Samen, tief im Inneren gepflanzt, die Zeit und Stille brauchen, um zu wachsen. Wenn der Himmel dir etwas anvertraut, dann, weil er weiß, dass dein Herz es bewahren kann. In Sprüche 25, Vers 9 steht: Trage deinen Streit mit deinem Nächsten aus, aber verrate nicht das Geheimnis eines anderen. Diese Anweisung geht über den Umgang mit dem, was wir hören, hinaus. Sie spricht von der Verantwortung, das zu schützen, was im Verborgenen offenbart wurde, in jener heiligen Sphäre, in der nur du und Gott unterwegs seid. Die theologische Botschaft ist klar. Es gibt ein Prinzip von Ehre und Weisheit im Leben. Der Auserwählten. Jesus selbst bat bei manchen Wundern darum, es niemandem zu erzählen. Nicht aus Unsicherheit, sondern weil er den richtigen Zeitpunkt für alles kannte. Eine vorzeitige Offenbarung des Heiligen kann Widerstand, Zweifel oder sogar geistlichen Raub hervorrufen. Denk einmal darüber nach. Wie viele Segnungen wurden durch Stimmen zum Schweigen gebracht, die nicht bereit waren, sie zu hören? Wie viele Verheißungen wurden durch das Bedürfnis nach Bestätigung abgebrochen? Der Auserwählte muss lernen: Schweigen ist keine Abwesenheit. Es ist Strategie. Es ist Würde. Es ist Weisheit. Und wenn du dich entscheidest zu bewahren, sagst du damit: Herr, ich vertraue mehr auf dich als auf Applaus. Ich warte lieber auf deine Zeit als auf den schnellen Beifall der Menschen. Ich lade dich ein, innerlich still zu werden und dem Heiligen Geist Raum zu geben, dir zu zeigen, was bewahrt werden soll. Denn was heilig ist, wird nicht geteilt. Es wird gehütet. Und was offenbart werden soll, wird es auch, zur rechten Zeit, durch Gott selbst.